Kurz vor Abschluss seiner Dissertation und der Fertigstellung seines Buches reichte Herr Dr. Thein nochmals zwei Fragen ein. Herr Brehl, würden Sie in der lokalen Verwurzelung des Kameradschaftsmodells in den Jugendmilieus einen diametralen Unterschied zu dem früheren klassisch überregional ausgerichteten Organisationsmodell sehen? Also diametral würde ich diesen Unterschied nicht nennen wollen. Früher gab es diese Verwurzelung in regionalen Zusammenhängen ja auch. Denken Sie an die vielen verschiedenen Wehrsportgruppen zum Beispiel, die meisten sogar unter dem Namen der Region, in der sie gegründet wurden, Wehrsportgruppe Fulda zum Beispiel. Die Gruppen strebten meist aber den Anschluss an etwas Größeres an oder gründeten sich erst, als das Größere schon da war, um sich diesem dann anzuschließen. Die heutigen Gruppen bleiben vielfach autonom und schließen höchstens einmal Zweckbündnisse oder werden im Rahmen von Demonstrationen oder Wahlkämpfen Teil eines größeren Ganzen, um sich dann wieder in die Region zurückzuziehen, aus der sie stammen. Diese Organisationsform wurde durch die Verbreitung des Internets gefördert oder sogar erst möglich. Man bleibt autonome Kameradschaft und ist dennoch bei Bedarf Teil einer erweiterten Aktionseinheit und damit des gesamten nationalen Widerstandes. Gerade in der ehemaligen DDR wird dieses Organisationsmodell mit großem Erfolg praktiziert, aber auch im Westen bleibt man mittlerweile gerne autonom, wobei größere politische Veranstaltungen, meistens Demonstrationen, von den regionalen Aktionsbüros koordiniert werden. Damit treten weltanschauliche Diskrepanzen, die es allenthalben gibt, zugunsten eines pragmatischen Kurses der Aktionsfähigkeit zurück, was die Beweglichkeit, die Flexibilität großer Teile des nationalen Widerstandes beweist, der aus den Vereinsverboten vorangegangener Tage die richtigen Konsequenzen gezogen hat. Was die Attraktivität des heutigen Organisationsmodells zusätzlich steigert, ist die Tatsache, dass Mitgliedern örtlicher Gruppen eine sehr viel größere Bandbreite der Möglichkeiten, sich einzubringen, zur Verfügung steht. Früher bedeutete der Beitritt zu einer Gruppe wie der ANSNA, dass sich der Betreffende voll einbringen musste. Es wurde die Teilnahme an möglichst vielen Aktionen nicht mehr erwartet, sie wurde gefordert. Ansonsten hieß es sehr schnell: Was willst du bei uns? Du bist hier fehl am Platze. Heute entscheidet der Aktivist selber, inwieweit er sich wie und wo beteiligt. Das reicht in manchen Gruppen von der puren Teilnahme an geselligen Abenden bis hin zum Vollzeitaktivismus innerhalb der Kameradschaft und/oder Partei. Für den Einzelnen bedeutet das natürlich eine viel größere Entscheidungsfreiheit, was die eigene Person betrifft, was manchem den Beitritt zur örtlichen Kameradschaft sicher sehr erleichtert. Der Beitritt zur ANSNA war ein ziemlich kompromissloser Vorgang und beraubte das neue Mitglied wesentlicher Elemente persönlicher Freiheit, obgleich das Ganze natürlich auch nur auf der Basis der Freiwilligendisziplin funktionierte. Deshalb lehnte Kühnen es ja auch stets ab, einen zum Austritt entschlossenen Kameraden zurückzuhalten. Oder einen Ausstieg gar mit Strafe zu bedrohen, wie es ja heute gerne von außenstehenden Rechtsextremismus-Experten behauptet wird. Kühn war der Meinung, dass es ausgesprochen schädlich für die örtliche Gruppe, aber auch für die Gesamtorganisation sei, wenn man Austrittswillige nun partout am Austritt hindern wollte.